Wir sind wieder mal hier. Hallöchen. Grüß dich. Hi, hi. Wer bist du? Ich bin der Peter. Ich bin der Geliebte und der Auserwählte vor Grundlegung der Welt. Das hast du dir gut einstudiert. Ist das auf dein Herz geschrieben? Ja, ich ruhe da drin. Und meine lieben Freunde, nachdem ich erkannt habe oder mich entschieden habe, es anzuerkennen und mich entschieden habe, diese Wahrheit als die einzige Wahrheit anzuerkennen, hat mein Herz begonnen, es zu ergreifen. Das hat gedauert, weil mein Herz war ja religiös verkorkst und war davon überzeugt, dass meine Identität war in dem, was ich tat. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Es geht ja nicht darum, ob wir was tun oder ob wir es nicht tun. Es geht ja gar nicht darum. Es geht darum, ob wir tun, weil wir wissen, das sind die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, oder ob wir tun, weil wenn wir nicht tun, haben wir keine Identität. Mhm. Da ist ein riesengroßer Unterschied. Von außen sieht es ja gleich aus, aber von innen ist es ganz anders. Ja. Da ist das Tun etwas aus etwas heraus und nicht um etwas zu erreichen. Mhm. Und das ist das Geniale. Nämlich, wenn dein Herz ergriffen hat, was deine wahre Identität ist, dann wirst du ja nicht unbedingt weniger tun, außer das waren tote Werke, die lässt du dann los. Aber das ist ja nicht, heißt ja nicht, dass du dann nichts mehr tust oder weniger tust, sondern es heißt dann einfach, du brauchst nichts mehr tun, um Wert zu haben. Das definiert mich nicht mehr. Ja. Denk einmal, wie viele Christen ich kenne, wenn du denen wegnimmst, was sie tun, fühlen sie sich nicht mehr wertvoll. Ja. Wie viele Menschen eigentlich in dieser Welt leben, die haben ihren Wert nur aus dem, was sie jeden Tag tun. Und was ist dann das für ein furchtbarer, wie man sagt, Teufelskreis? Nämlich, wenn der jetzt tut, um Wert zu bekommen, wenn Leute das nicht wertschätzen, dann stürzt er in die Krise. Mhm. Aber wenn du Wert hast, kannst du Dinge tun und niemand braucht dir Danke sagen. Du bist glücklich, weil du hast einen Wert aus dem, was du geworden bist, als Sohn des geliebten Vaters, der dich dazu gemacht hat, unabhängig von dem, was du tatst, bevor es dich noch gab, hat er dich bereits auserwählt zu deinem geliebten Sohn. Und zu diesem Punkt muss jeder Christ kommen, dass jeder Christ weiß, ich bin nicht angekommen, wenn ich bei Jesus bin, in dem Sinn. Und das heißt noch lange nicht, dass ich auch weiß, wer ich in Christus bin. Das Wissen, wer ich in Christus bin, gibt mir die Identität. Ja, und viele, viele Jahre vergehen bei vielen, vielen, vielen, vielen Christen und die wissen es nicht. Die haben so keine... ging es mir so viele Jahre und ja. Ich wünsche es mir so sehr, dass es viele gibt, die nicht so lange warten müssen. Ja. Und deswegen brennt es mir persönlich auf dem Herzen, wenn ich mit Menschen rede, die gläubig sind, dass man ihnen auch sagt, hör zu, weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du eigentlich, was es ausmacht, zu wissen, wer du bist? Manchmal stelle ich das auch gar nicht. Mhm. Die Frage, ich erzähle einfach, wie ich das gefunden habe, wie ich in dem, was Jesus getan hat, sich etwas fundamentiert hat und es das Leben auf eine ganz andere Plattform gestellt hat. Eine Plattform, die einfach nur wie so ein fixes Fundament ist und also er kriegt das irgendwie hin, dass dein Leben, das erstmal total durcheinander ist, dann auf einmal so fest ist und du diesen Zustand nur mit ihm als Person in Verbindung bringst. Und das Schöne ist, es ist so eine Ruhe in dem. Ja. Weißt du, es ist so schön, arbeiten heraus aus der Gewissheit, wer ich bin, und nicht arbeiten heraus aus dem Gefühl, ich muss, damit ich wer bin, damit ich wer sein kann, damit ich Status habe. Das ist ja eine sehr feine Linie, würde ich sagen, weil wenn jemand ein Brennen hat für Jesus und Jesus dienen will, vom Herzen her, der will ja etwas für Jesus tun. Der will ja für Jesus tun, weil er geliebt ist und weil er Jesus so sehr liebt. Aber wenn das Identitätsproblem nicht gelöst ist, das heißt, wenn die Person nicht weiß, wenn ich nie wieder etwas für Jesus mache, nie wieder evangelisiere, nie jemand das Evangelium mitteile, wenn ich nie mehr eine einzige gute Tat für Jesus mache, bin ich und bleibe ich das auserwählte, geliebte Kind meines Vaters. Wenn Leute das nicht wissen, dann wird diese Feindlinie sehr schnell übertreten und wir tun, um zu sein. Ich kann sich erinnern, was die Carol gesagt hat bei der IBS mal. Bei der ersten, glaube ich, war es. Mhm. Bei deiner, wo du die erste gemacht hast. Sein ist das neue Tun. Sein ist mein neues Tun. Sein ist mein neues Tun. Das heißt, mein neues Tun ist einfach in ihm zu sein. Zu wissen, wer ich in ihm bin. Ja. Aber wie kommst du dahin, dass du das auch wirklich im Herzen änderst? Weil wir reden jetzt darüber, wir zeigen das in der Bibel her, während Christus ist eine Neuschöpfung, wir zeigen vom Wort Gottes her, dass vor Grundlegung der Welt waren wir auserwählt, bevor es noch dich überhaupt gab, hat Jesus dich bereits ausgesucht, um sein geliebtes Kind zu sein, seine Tochter, sein Sohn zu sein. Das sind die schönen Bibelverse. Aber wie wird das zur Realität, dass dein Herz zur Ruhe kommt, Peter? Wie war das bei dir? Ich muss erst mal rausfinden, was diese neue Identität überhaupt ist. Hm. Wie definiert sie sich? Also in Christus sein. Ja und? Was heißt das überhaupt? Und da muss ich einfach auf die Suche gehen, und zwar in der Bibel. Weil Paulus hat, glaube ich, ein Geheimnis aufgedeckt, was viele, viele Christen gar nicht wissen, die aber auch lange die Bibel lesen. Habe ich nie gelesen, wer ich in Christus bin. Wow. Aber rauszufinden, in Christus ist meine neue Identität. Und alle Verse zum Beispiel, um mal zu markieren, wo die Worte vorkommen, das hat mir mega geholfen. Mhm. Ich weiß nicht, von wem ich den Tipp gehört habe. Einfach eine neue Bibel nehmen und unterstreichen alles, was die Aussage in Christus beinhaltet. Mhm. Und darüber anzufangen, nachzudenken. Ich muss meine neue Identität, die mir gegeben worden ist, entdecken, rausfinden. Was sagt er? Und es dann glauben. Es dann annehmen, es für wahr halten. Mhm. Zum Beispiel, der Paulus sagte an die Kolosse, glaube ich, sagte das, wir sind vollkommen in ihm. Jetzt stell dir vor, wenn ich weiß, meine Identität ist, wer ich bin eine vollkommene Person, geliebter Sohn des liebenden Vaters, der mich bedingungslos liebt und in ihm bin ich vollkommen. Das ist der Ende jeden Perfektionismus. Ja. Ich kann weiterhin alles mit Exzellenz machen, aber ich bin nicht mehr getrieben vom Perfektionismus. Das Getriebensein des Perfektionismus ist hier nichts anderes als ein Mangel an Identität. Der weiß nicht, wer er ist. Nimm ihn alles weg, was perfekt ist, bricht er auseinander. Mhm. Und er leidet, alle um ihn herum leiden. Ja, absolut. Also der Mangel an Identität hat eigentlich große Auswirkungen im Leben eines Christen. Ja, absolut. Einen sehr großen. Ja, ich nenne das die innere Hierarchie. Diese innere Hierarchie in meinem Herzen, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, alle diese Dinge, die sind so verknüpft. Und alles ist verknüpft mit der Identität. Und die Identität ist, wer bin ich wirklich? Wenn du mir alles wegnimmst, was bleibt noch über? Und wenn du sagst, wenn du mir alles wegnimmst, bleibt eigentlich nichts mehr über, dann wird höchste Zeit, dass du dir wirklich Zeit verbringst und anfängst, Danke zu sagen. Danke wofür? Danke, Jesus, dass ich in dir eine Neuschöpfung bin. Danke, Jesus, dass ich in dir geliebt und angenommen bin. Wenn ich nie wieder was für dich tue, bin ich gleich geliebt und angenommen. Danke, Jesus, dass ich in dir bereits vollkommen gemacht bin. Danke, Jesus, dass ich in dir bereits gerecht bin. Denk einmal, wie viel die Bibel sagt, dass du bist, was unabhängig ist von dem, was du tust. Vollkommen in Christus. Das heißt, du hast nichts getan, um vollkommen zu sein. Er hat es gemacht. Er hat dir diese Identität gegeben. Neue Schöpfung. Du hast nichts gemacht, um eine neue Schöpfung zu sein. Er hat dir diese Identität gegeben. Du musst diesen Glauben jetzt ergreifen. Du bist in Christus geliebt und auserwählt. Dafür hast du auch gar nichts getan. Das hat er bereits getan. Das musst du jetzt ergreifen und annehmen. Und wenn du all die Dinge, die er sagt, die du bereits jetzt bist, Heilige zum Beispiel, die Heiligen in Korinth, wir sind alle Heiligen. Wir sind ein heiliges Volk. Das heißt, du bist heilig. Das ist deine Identität. Aber Reinhard, wenn ich mich anschaue, bin ich nicht so heilig. Siehst du wieder? Du versuchst, die Identität zu haben in den Werken, die du tust. Du bist nicht heilig, weil du irgendetwas getan hast. Du bist heilig, weil er dich heilig gemacht hat. Das heißt, er hat dir diese Identität bereits geschenkt. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Das ist deine Identität. Aber Reinhard, wenn ich mich anschaue, ich handle nicht so gerecht. Und wieder sind wir genau bei dem Punkt. Wir geben uns permanent die Identität gemäß den Werken, die wir tun. Aber Gott gibt uns die Identität nur einzig und allein gemäß dem Werk, das Jesus getan hat. Und dahin musst du. Einzig und allein aufgrund, was Jesus getan hat, hast du Identität. Das heißt, schau dir an, was Jesus für dich getan hat und dann sagst du, das bin ich. Und dann sagst du noch dazu, das bin ich unabhängig von dem, was ich tue. Dann kann alles, was du tust, auseinanderfallen und du weißt immer noch, wer du bist. Ist das nicht schön und befreiend? Es ist so schön befreiend, weil wir es auch erlebt haben. Ja. Deswegen finde ich schön, dass wir dieses Thema hier machen. Peter, ich liebe meine Arbeit, das weißt du. Ja. Ich liebe die Leute zu lehren. Ich liebe Leute zu lieben. Ich liebe Brazilian Kids Care. Ich liebe die EPS. Ich liebe alles, was ich tue. Aber ich brauche nichts mehr davon, um zu wissen, wer ich bin. Weißt du, wie schön das ist? Weißt du, wie das klingt? Als ob du wirklich frei bist. So klingt es. Von was genau bist du frei? Von mir selbst. Frei von dir selbst? Mhm. Wie genau meinst du das, frei von dir selbst? Ich meine das so. Christus in mir ist meine neue Identität. Mhm. Nicht Reinhard und das, was er leistet. Mhm. Denn ich bin von mir befreit worden, denn wenn ich derjenige bin, der am Thron meines Lebens sitzt, dann muss ich mir die Identität geben. Ich muss tun, ich muss handeln, ich muss machen, ich muss schaffen, ich muss werden. Ich bin von mir frei geworden und dafür konnte ich Sklave Christus werden. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe nicht mehr. Das heißt, ich bin frei von mir. Mhm. Jeder, der mit Christus gekreuzigt ist und seine Identität in Christus hat, ist von sich selbst frei. Mhm. Jeder, der die Identität nicht in Christus hat, ist Sklave seiner selbst. Mhm. Jetzt muss ich tun, um Identität zu haben. Jetzt muss ich ständig irgendetwas leisten, damit ich weiß, wer ich bin. Ich bin frei von mir selbst. Super erklärt. Frei von dir selbst, ja. Kann man in diese Freiheit eigentlich immer tiefer reinkommen? Also, oder ich bin überzeugt davon. Paulus, ich habe es hier schon erwähnt hier, ich liebe Philipper 3. Wie oft habe ich mich mit Philipper 3 befasst? Nicht, dass ich es ergriffen hätte, aber eins tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus, damit ich das ergreife, wofür er mich ergriffen hat, nämlich für ihn da zu sein, für ihn zu leben, für ihn zu existieren. Und wenn der große Apostel Paulus, der so viel ergriffen hat, gesagt hat, aber ich habe es immer noch nicht ergriffen, aber ich jagte nach. Das heißt, solange wir auf dieser Erde leben, werden wir tiefer in unsere Identität eintauchen. Okay. Und ich persönlich denke ja auch, der Grund, warum, oder nicht der Grund, aber eines der Dinge, die wir in der Ewigkeit tun werden, ist, ihn jeden Tag besser kennenzulernen. Das heißt, meine Identität tiefer kennenzulernen, heißt, ihn tiefer kennenzulernen, weil er meine Identität geworden ist. Mhm. Er hat mir seine Identität gegeben. Was ihn definiert, definiert jetzt mich auch. Genau. Wow. Und je besser ich ihn kenne, desto tiefer lebe ich in meiner Identität. Was für eine Reise. Ja, denke mal, der Christus angehört, ist ein Geist mit ihm. Ein Geist. Was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein, je besser wir ihn kennenlernen, desto tiefer kommen wir in unsere eigene Identität hinein. Je besser wir ihn kennenlernen, desto tiefer kommen wir in die eigene Identität hinein. Denn ich bin eins mit ihm. Ich bin eine Neuschöpfung in ihm. Viele Christen sagen, ich bin eine neue Schöpfung. Nein, ich bin nur in Christus eine neue Schöpfung. Viele Christen habe ich sagen gehört, ich bin geliebt und angenommen vor Grundlegung der Welt. Das stimmt nicht. Du bist geliebt und angenommen vor Grundlegung der Welt in ihm. Und weißt du, wie viele Christen die Bibelstellen zitieren, aber lassen in ihm raus? Mhm. Du bist keine neue Schöpfung, außer du bist sie in ihm. Du bist nicht vollkommen, außer du bist vollkommen in ihm. Und dieses in ihm ist das, was mir die Identität gibt. Nicht einfach Bibelstellen zitieren. Bibelstellen zitieren gibt mir keine Identität. Die Bewusstsein im Herzen, dass er und ich eine hundertprozentige Einheit sind und der Vater, wenn er mich sieht, sieht er Christus. Wow. Weißt du, was ich sehr spannend fände, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir Menschen dabei helfen, wenn sie sagen, okay, wenn das meine Identität ist, wie kann ich das in meinem Alltag leben? Wie kann ich im Alltag auch mich auf die Suche machen, um das wirklich herauszufinden? Weil ich will nicht plötzlich irgendwann herausfinden, ich bin ein Getriebener und ein Suchender und jetzt bin ich Game Over und muss aus dem Loch rauskriechen. So weit muss es doch gar nicht kommen. Soll es nicht kommen. Ja, soll es auch nicht kommen. Machen wir es so, Peter. Machen wir eine letzte Episode und da tun wir unser Bestes, um den Leuten einfach auch, um die Leute bei der Hand zu nehmen, euch, meine lieben Freunde, bei der Hand zu nehmen und euch da hineinzuführen, damit ihr wirklich Schritt für Schritt, Tag für Tag mehr in dieser herrlichen Identität leben könnt. Also sehen wir uns beim nächsten Mal.